Jüngst wurde eine neue Tatsache bekannt, die davon zeugt, wie niederträchtig und listig die südkoreanischen Behörden versuchen, die unterwürfige Vereinbarung über die Frage der verbrecherischen Sexsklaverei der japanischen Armee durchzusetzen. Laut Äußerung eines oppositionellen Abgeordneten vom 18. Oktober ist es in der Vereinbarung zwischen den Regierungen Japans und Südkoreas festgesetzt. Unter Voraussetzung, dass Japan die Maßnahme, 1 Milliarde Yen zu zahlen, aufrichtig erfülle, werde die Frage der Sexsklaverei endgültig und unumkehrbar gelöst. Das heißt, die aufrichtige Entschuldigung Japans sollte nicht als Voraussetzung der Lösung der Frage gelten. Dennoch meinten die japanischen und südkoreanischen Behörden auf der Pressekonferenz nach der Verhandlung, als ob durch Vereinbarung die genügende Entschuldigung seitens der japanischen Regierung erreicht worden sei.